Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Sörbelberg zu erreichen. Moin Tim, sag mal, ich habe gesehen auf Twitter, dass du deine Simpsons-Sammlung voll hast. Hallo Julian und hallo an alle Zuhörer. Willkommen zur dritten Folge Gamerscore. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ich habe die Lego Simpsons, die sammelbaren Minifiguren, vollständig, alle 16 Stück. Wie viel hattest du jetzt doppelt am Ende? Gar nicht so viele, ich habe also richtig Glück gehabt. Ich glaube, 7 oder 8 hatte ich doppelt. Hast du die doppelten an arme Kinder geschenkt? Kann man so sagen, ich habe einige an Max. Oh, jetzt nehme ich ja schon fast was vorweg. Nee, das möchte ich jetzt noch nicht. Gut, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit unserer ersten Kategorie. Rund oder Schund? Steigen wir doch ein mit Bound by Flame. Bound by Flame ist Englisch und heißt auf Deutsch gebunden von der Flamme. Richtig, aber es ist auch ein französisches Fantasy-Rollenspiel, das für den PC und die Konsolen der letzten und aktuellen Generation erschienen ist. Das ist ein sehr lustiger Zufall, denn ich habe letzte Nacht in meinem Bett auch ein französisches Rollenspiel gespielt. Wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dann erzählst du mir mehr, okay? Bound by Flame, genau. Ich spiele es gerade immer noch für die PlayStation 4. Ich würde sagen, ich bin mittlerweile gut über der Hälfte hinausgeschossen. Wurde es nicht sogar als quasi französisches Dark Souls beworben? Das Artdesign erinnert auf jeden Fall sofort an Dark Souls. Und nicht nur das, sondern auch, dass es relativ schwer ist. Die zahlreichen Bosskämpfe ebenfalls, das sind alles so Indizien, ich will wie Dark Souls sein. Und da habe ich aber jetzt schon das erste Problem, denn durch die ganzen Upgrades, die man bekommt und das Verbessern der Waffe, macht das Spiel eigentlich mit der Zeit sehr, sehr einfach. Egal, wie sehr du dich upgradest, von den normalen Gegnern getroffen zu werden, lässt deine Energieleiste auch schon ziemlich rapide sinken. Und man stirbt ziemlich schnell, würde ich sagen. Ja, also das Spiel kommt sich tatsächlich vom Artstil in Richtung Dark Souls vorstellen, vom Spielstil in Richtung Gothic oder Arcania oder Risen. Und eben dann in dieser Fantasiewelt, ja, ist man eben unterwegs, muss Monster schlachten, seinen Weg gehen. Das ist eben dieser Knackpunkt des Spiels, darauf gucken, dass man, ja, der Dämon, der in einem haust, der am Anfang des Spiels in einen reingequetscht wird, entweder verbannt oder, ja, in sich aufleben lässt. Ja. Genau. Ja, man spielt also einen dämonischen Hauptcharakter, Vulcan. Also ich mochte ihn nicht, du? Nee, so gar nicht. Ja, man kloppt halt auf Gegner ein, rennt durch schlauchige Levels. Wie gesagt, das Leveldesign ist halt extrem schlauchig, was es irgendwie ziemlich öde macht. Und es gibt keine Open World wie in Dark Souls, aber halt dieses Design und halt auch der Schwierigkeitsgrad geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, das Spiel möchte einem eben vorgaukeln, so eine offene Welt zu haben, was gar nicht der Fall ist, weil man immer sehr schnell in jedem Gebiet an die Grenzen stößt. Da merkt man schon, dass da gespart wurde. Jetzt eben nochmal, um auf den Vulcan zurückzukommen, was ich anfangs sehr begrüßte, war eben, dass es sehr viele Dialoge gibt, die aber alle durchweg vertont sind. Das fand ich sehr geil, besonders da ich sehr gerne Rollenspiele spiele, fand ich das begrüßenswert. Auf der anderen Seite sind die Dialoge total öde und nichts. Genau, ja, so A das und B sind sie halt total dämlich, so selbst für eine Fantasiewelt sind sie ziemlich hanebüchen und deswegen auch für mich ein Punkt, warum der Hauptcharakter so unsympathisch ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich fluche sehr gerne, aber was der Hauptcharakter da einfach abzieht in Situationen, die es gar nicht erfordern, finde ich auch nicht lustig. Es ist so ein bisschen Grundschulhumor. Immer Fuck sagen oder irgendwelche Leute beleidigen, obwohl es so gar nicht, auch von der Situation her, das gar nicht hergibt. Ganz cool fand ich, dass der Charakter sich wie in Fable und Infamous äußerlich auch verändert, je nachdem, welche Entscheidung du triffst. Du sagtest ja eben schon, man nährt den Dämon in sich entweder oder man versucht ihn auszutreiben. Aber diese Entscheidungen, die du getroffen hast, haben gar keine andere Auswirkungen. Also die Charaktere vergessen richtig schnell, was du da gemacht hast, wofür du dich entschieden hast. Und das Spiel nimmt gar keinen weiteren Bezug meistens auf diese Entscheidung. Da war ich auch sehr enttäuscht, besonders weil man kriegt wirklich sehr viele Entscheidungen vor die Füße geworfen. Allen voran gibt es sogar einmal eine, in welches Gebiet man als, beziehungsweise wie die Geschichte weiter verläuft. Und die Charaktere, wie du gerade schon sagtest, reagieren darauf entsprechend. Aber 5 Minuten später haben sie es komplett vergessen. Und es ist dann total egal, wie man sich entschieden hat und ob man gerade vor deren Augen einen Welpen verbrannt hat. Cool fand ich aber definitiv, dass man die Waffen und Rüstungen umschmieden kann. Man geht also hin und sagt, okay, das Schwert, das hat jetzt einen anderen Griff, damit habe ich dann ein bisschen mehr Schaden oder mache ein bisschen mehr kritische Trefferchance oder ich ändere die Scheide einfach ab und habe dementsprechend mehr Leben jetzt und habe dann mehr Lebens- oder Mana-Punkte. Das finde ich definitiv sehr cool und insbesondere da man auch Waffen, die man dann nicht mehr braucht oder eben Rüstungsteile in dem Fall, kann man dann ja verwerten und kriegt neue Teile raus, um eben wieder Waffen, die man benutzt, aufzuwerten. Das Kampfgeschehen, das lässt sich ja verlangsamen, das fand ich ganz cool. Sobald das Fähigkeitenrad aufgerufen wird, verlangsamt sich so die ganze Szenerie. Versuche aber auch mal was Positives zum Spiel zu sagen. Nein, ganz positiv, ganz klar. Mir gefällt der Look sehr gut. Das Level-System, das Upgrade-System vom Helden finde ich sehr cool, genau wie das Aufwerten von Waffen und Rüstungsteilen. Auf der Strecke bleibt aber leider die Geschichte. Dann kommt es mir bis jetzt sehr kurz vor. Ich würde sagen, ich habe jetzt 6 Stunden ungefähr reingesteckt, Pi mal Daumen. Habe die Hälfte schon hinter mir. Das weiß ich aber übrigens auch nur, weil ich so ein cooles Presseheftchen dabei hatte, wo eben steht, welche Mitglieder man in seiner Gruppe haben kann und was man in etwa macht. Und das nimmt schon ein bisschen vorweg. Deswegen weiß ich schon, dass jetzt nicht mehr allzu viel kommen sollte. Deswegen ganz ehrlich, also so ist ein sehr bitteren Beigeschmack irgendwie. Ich finde, das ist so ein typischer Okay, wenn nichts anderes da ist, Titel. Und deshalb, denke ich, vergeben wir 6 von 10 unspektakulär animierten Feuerbällen aus der Hand geworfen. 6 von 10 Dämonen beiden. Sehr gut. Nächstes Spiel, Child of Light. Ah, ich dachte, wir gingen jetzt von einem Okay-Spiel zum nächsten. Hätte ich jetzt, aber gut, dann machen wir erstmal Child of Light. Wir machen erstmal wieder ein gutes, es soll ja okay. auf und ab. Ah, wie beim französischen Rollenspiel im Schlafzimmer. Okay, dann sag du mal Child of Light. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ja, vielen Dank an Ubisoft. Danke, für Ubisoft. Für das Testmuster, das ich bekommen habe und Julia nicht. Hauptsache, ich kriege es. Du bist so ein Spaß. Ja, der Download-Titel Child of Light ist für alle gängigen Systeme eigentlich erschienen. Und kostet so um die 15 Euro. Und als Prinzessin Aurora erkundet man dort in der 2D-Ansicht mit Hilfe des Glühwürmchens Igniculus eine mystisch-märchenhafte Spielwelt. Also das ist alles so in Aquarellstil gehalten, hat auch so eine japanische Note, das mich immer so an diese Studio Ghibli-Filme erinnert. Das ist alles total märchenhaft und schön und traumhaft. Und man verliebt sich sofort in diesen Grafikstil, in diese Fantasiewelt. Leider gibt es viel Backtracking und auch keine gesprochenen Dialoge. Die sind also alle geschrieben und die reimen sich alle, was eigentlich ganz schön ist. Es ist ein netter Stil, dass sich alles reimt. Aber dadurch, dass es nicht gesprochen ist, liest du halt die ganze Zeit mit und das verfälscht. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen kaputt und irgendwann klickst du dir auch einfach nur weiter. Ich frage mich jetzt gerade, ist das nicht Teil des Charmes, dass eben nicht gesprochen wird, eben wie Zelda? Bei Zelda würde ich es auch so sagen. Also ich möchte nicht, dass Link spricht. Aber bei Zelda sind die Dialoge auch weitaus kürzer. Und sie haben das irgendwie durch diese Geräusche, die die Figuren machen, mal so ein Hey, listen! Haben sie auch so einen gewissen Charme. Und bei Child of Light gibt es halt sehr, sehr lange Texte und Dialoge, die halt nett sind, aber mehr auch nicht. Und da wäre es schon sympathischer gewesen, gerade weil es an Zeichentrickfilme erinnert, wenn die auch vertont wären. Also ich finde, bei Child of Light wäre es gut gewesen, bei Zelda möchte ich es auch nicht haben. Das Spiel kann man auch in einer Retail-Version kaufen. Allerdings ist da auch kein Disc drin, sondern nur der Download-Code. Nett gemeint, aber nicht gut umgesetzt. Es ist, glaube ich, ein Schlüsselanhänger bei, das Artbuch und noch ein paar digitale Extras. Ja, aber das Artbook verdient nicht seinen Namen, weil das irgendwie so ein zusammengezimmertes Heftchen ist. Ziemlich mau und der Schlüsselanhänger sieht auch nicht besonders toll aus. Naja, es geht. Ist den Aufpreis meiner Meinung nach nicht wert. Das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes und zeitbasiertes Rollenspiel. Und sobald man auf die übrigens toll designten Gegner trifft, gibt es also den Kampfbildschirm und es läuft ein Handlungsstrahl. Du schaust immer, wer darf als nächstes angreifen. Und du kannst auch den Gnikulus, das Glühwürmchen, was dich unterstützt, kannst du entweder einen Kumpel spielen lassen, das hat also auch so einen ganz netten Koop-Modus, kannst den aber auch gleichzeitig mit einem Stick steuern und kannst die Gegner blenden. Ist ja ein Glühwürmchen, der kann die Gegner blenden und dadurch verlangsamt sich der Zeitstrahl des Gegners und so kannst du vielleicht eher wieder angreifen, wenn du denn auch rechtzeitig Gnikulus einsetzt dafür. Halt nach jedem Kampf kriegst du auch Erfahrungspunkte, kannst sie verteilen, andere Fertigkeiten freischalten. Mir gefällt das Kampfsystem ziemlich gut. Ich habe die Tage mein erstes Glühwürmchen gesehen, als ich mit meinem Hund draußen war. Kein Scheiß, nur ich denke mir so, oh geil. Und ich war dann so dumm, meinem Hund, der ein Husky ist, und Huskies sind die übrigens Jagdhunde, so doof, dir das Glühwürmchen zu zeigen. Innerhalb von 3 Sekunden war dieses Glühwürmchen weg und runtergeschluckt. War abends das ist so ein Moment, wonach man denkt so, mein Gott, ja, bin ich dumm. Ja, genau, also A das und B war ich erstmal total traurig. Nicht schön. Aber naja, weiter im Thema. Ja, Child of Light ist also für alle, die sich in so einer schönen, Ghibli-artigen Welt wohlfühlen wollen. Der Rollenspielaspekt überfordert niemanden. Das Spiel ist generell sehr leicht. Ist also keine Herausforderung, aber es ist ein tolles Erlebnis und für den Preis ist das allemal eine Überlegung wert und sollte mal ausprobiert werden. Jetzt ein Spiel, was nicht ganz so geil war. Der Vorgänger hat mir recht gut gefallen. Und da ich auch riesengroßer Fan von der Serie an sich bin, von den Filmen, den Comics und was weiß ich, hat es mir doch dann sehr in der Seele wehgetan. Beim Starten des Spiels kriegt man ja schon so ein schlechtes Gefühl in der Magengrube, wenn man das Intro sieht. Und hier war das definitiv der Fall. Ja, es geht natürlich um The Amazing Spider-Man 2. Der Film, du sagtest es ja schon, wir sind beide Fans. Der Film hat uns auch gut gefallen. Ja, das Spiel dazu ist eher mäßig. Das Intro, das startet, glaube ich, mit der Todesszene von Onkel Ben. Peinlich, ja, ich, oder? Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also was ich erst dachte, war, okay, das ist jetzt so eine Traumsequenz. Man rennt nämlich eben dann durch New York als Peter und spielt die Szene aus dem ersten Film nach, wo er aus dem Kiosk rauskommt, sich umschaut, den Verbrecher entwischen lässt und dann seinen Onkel sieht, der umgeschossen wurde. Im Spiel kann man sich das jetzt so vorstellen. Man hat Peter, der kommt aus diesem Shop raus, komplett ohne Gesichtsausdruck, sagt er dem Shopkeep, dass er dem Verbrecher nicht hinterherrennen wird. Man hört einen Schuss, geht dahin, Peter wirft sich hin. Übrigens weit und breit keine anderen Leute oder Autos oder so fahren da, warum auch immer. Deswegen dachte ich eben, wie gesagt, es wäre eine Traumsequenz. Wirft sich hin, schreit nur irgendwas von wegen, ah, Onkel Ben, und man soll einen Krankenwagen rufen. Und dann kommt der Cut zum Spiel. So. Und dann geht es einfach weiter. Das ist so Fremdschämen pur. Dann geht halt Spider-Man hin und sagt, oh, er wird nie wieder ruhig schlafen können, bis er diesen Mörder von Onkel Ben gefasst hat. Und das ist so der Anfang vom Spiel. Einfach wie Spider-Man, Peter Parker, die ganze Zeit davon nur redet. Wie schlimm es ihm geht und er muss diesen Mörder fangen. Und jetzt denkt man sich natürlich, hey cool, nicht hey cool, sondern hey scheiße, das wird jetzt die ganze Zeit im Spiel so weitergehen. Aber nee, nach den ersten 5 Minuten hat man den Mörder vom Onkel schon geschnappt. Also es ist alles ganz komisch. Den ersten Teil fand ich wie du auch überraschend gut. Besonders der diese Netzschwing-Mechanik hat mir gut gefallen. Die ist immer noch gut, oder? Mir macht es Spaß, mich hinzusetzen für ein paar Minuten einfach nur durch das virtuelle New York zu schwingen. Das macht definitiv Spaß. Aber ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Entwickler Beenox hat mit The Amazing Spider-Man bewiesen, dass sie ein richtig gutes Spider-Man-Spiel raushauen können. Kommt der zweite Teil und der ist dann so. Genau, sie sind so mit ganz vielen Dingen zurückgerudert. Sie haben das Kampfsystem wieder anders gestaltet, dann haben sie warum auch immer ein neues Netzsystem eingeführt, nur warum auch immer sie etwas reparieren müssen, was gar nicht kaputt ist. Ja, und auch irgendwie wie so ein schlechter Arkham-Abklatsch. Diese Open World, dann der Detektivaspekt und das Kampfsystem. Das fühlt sich alles so nach Arkham City in schlecht an. Genau, und dann auch dieses gezwungene Stealth-System, dass man eben hingehen kann und auch alle Feinde ohne Kampf ausschalten kann. Du kannst hinter einem Gegner rumrennen, rumspringen, dich von A nach B schwingen, solange du hinter diesem Gegner bleibst. Der wird sich nicht umdrehen. Ich kann gar nicht verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ich finde, das einzige Gute mit Stealth und Spider-Man war in Spider-Man Shattered Dimensions. Meinst du, oder? Genau. Ja, mit Spider-Man Noir. Genau, in dieser Noir-Welt, da passte das irgendwie, dass Spider-Man so auf Stealth gegangen ist. Ja. Aber ansonsten passt das einfach nicht zu Spider-Man. das Kostüm einsammeln. Das finde ich recht cool gemacht. Einfach dieses so, oh, welches Kostüm kriege ich als nächstes? Insbesondere, wie gesagt, ich bin affiner Comicleser der Serie und kenne sehr viele der Kostüme und freue mich halt immer wie ein Schnitzel an Weihnachten, wenn das gerade in die Pfanne gehauen wird, wenn ich eben so ein Kostüm finde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es nochmal zum Thema Fremdschämen, ich finde es auch sehr peinlich gemacht, dass jedes Mal, wenn du so eine Nebenmission abschließt, so ein Newsbeitrag kommt. Ja, deshalb finde ich, es ist nur fürs Schwingen gut zu gebrauchen, aber für 10 bis 20 Euro aus der Grabbelkiste geht das Ding in Ordnung. Ja, das Lustige ist ja, dass es sowieso für PC bei Amazon schon für, ich glaube, 15, 16, 17 Euro zu haben ist. Heute auch beim Mediamarkt habe ich es auch gesehen für 19,99. Eventuell war sich Activision schon bewusst, dass es jetzt nicht so der Kassenschlager wird und hat es deswegen von vornherein für PC günstiger gemacht. Dann sollen sie es aber auch für die Konsolenvarianten günstiger machen. Ja, die Konsolenvarianten weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, für PlayStation 4 habe ich es gesehen, das waren 49 oder 44,99. Das ist auch zumindest ein bisschen unter Preis. Ja, aber noch zu teuer für den Titel. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sagen, Leute, über 10 Euro müsst ihr dafür euer Portemonnaie nicht öffnen. Schade, vielleicht nächstes Mal. Und deshalb würde ich sagen, wir zwängen uns in 5 von 10 hautenge Spinnenkostüme. Ja, ich muss, da ich ein bisschen dicker bin, ist es bei mir nur 4 von 10. Was spielst du denn noch so momentan, Julian? Also ich zocke momentan Arch Age für den PC. Das ist ein MMO aus dem Hause Trion Worlds, die für Rift und Defiance bekannt geworden sind. Was hieran jetzt eben neu ist, dass es Richtung von Minecraft einschlägt, heißt im Wesentlichen, man hat das klassische WoW-MMO-Prinzip, aber eben darauf kann halt Häuser bauen und darf das halt aus verschiedenen Bauklötzen zusammensetzen, kann Pferde züchten, Felder anbauen, also mit Möhren, Salat und den ganzen Kram. Ist momentan in der ganz frühen Alpha-Phase. Keys kriegt man nur mit ganz viel Glück, also man kann sich eben auf der Seite anmelden. Wer MMO-Fan ist, dem kann ich es definitiv empfehlen, mal reinzuschauen, denn Spaß macht es. Da habe ich das Spiel Full Mojo Rampage bekommen. Der Entwickler fällt mir gerade nicht ein. Die hatten mich nämlich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, da mal reinzuschauen. Das ist ein Indie-Titel, der ist jetzt für PC rausgekommen. Soweit ich weiß, soll der auch noch für Konsolen erscheinen im Laufe des Jahres. Kostet auch nicht viel und ist eben ein Roguelike-Game, also à la Castlevania, Rogue Legacy, Binding of Isaac. Mit dem Unterschied, dass es komplett in 3D ist, also kein 2D, keine Pixel, sondern wirklich 3D mit einer selbstgebastelten Engine. Sieht sehr gut aus, ist auch recht spaßig, ist auch ein Titel, den man sich definitiv mal zumindest anschauen kann. Gestern Abend habe ich übrigens noch in Outlast Whistleblower reingeschaut. Das ist das Add-on zum letzten Jahr erschienenen Horrortitel Outlast. Das gibt es für PC und PlayStation 4. Sollte man nicht zu viel erwarten. Es ist tatsächlich einfach nur das Hauptspiel nochmal neu verpackt. Also hier gibt es keine Überraschungen. In etwa wird man wissen, wo man in welchen Sequenzen man erschreckt wird. Man hat wieder eine Videokamera und filmt alles. Und es gibt eben kleine Rätsel zu lösen mit ein bisschen Backtracking. Aber wie gesagt, wer sich gerne gruselt, der ist gut beraten mit dem Add-on. Ja, ich fand ja immer schade an Outlast, was ich an sich super finde. Aber dieser Rätselaspekt, das mit dem Backtracking verbunden, das fand ich immer nervig. Also, finde Schlüsselkarte A, setze sie da ein und dann. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das gehört eben dazu. Man geht durch ein Gebiet und denkt dann, oh, puh, gut, dass ich das hinter mir habe mit den ganzen Psychopathen da drin. Und da muss man aber nochmal zurückgehen, weil man eben dort noch eine Tür zu öffnen hat. Von daher, unter dem Aspekt muss ich sagen, finde ich das gar nicht so schlimm, das Backtracking. Okay. Also, ich weiß nicht, ich finde dann, unter dem Aspekt zumindest, finde ich Backtracking gar nicht so schlimm. Ja, apropos gar nicht so schlimm. Du hast dir den neuen Godzilla-Film angesehen. Der scheint ja richtig gut gewesen zu sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, freue mich drauf, den bald zu sehen. Aber du warst ja in einer Pressevorführung, der feine Herr. Und dann erzähl doch mal. Am Freitag war die Pressevorführung, danke an Warner Bros. Übrigens an dieser Stelle, dass sie mich eingeladen haben. Und ich muss gestehen, ich habe nichts erwartet, da ich auch vom Emmerich-Film stark geprellt war, war aber dann positiv überrascht, denn einfach, man geht ja jetzt mit der Erwartungen rein im Zeitalter von Transformers und Pacific Rim, dass hier jetzt gleich ganz viel explodieren und ganz dicke Monsterkämpfe kommen werden, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht, ja, ganz ehrlich. Tatsächlich hat sich der Film aber auf die Geschichte hinter Godzilla fokussiert. Auf deiner Seite gibt es bestimmt ein Review von dir, oder? Wer Bock hat, sie zu lesen, kann einfach auf die unabhängigen Tester surfen, also www.unabhängige-tester.de und statt ein AE und mit dem Namen habe ich mir echt keinen Gefallen getan. Megaster. Jetzt gibt's wieder Megaster, diesmal dabei der Max, besser bekannt als Rockstar. Hallo. Du darfst dich sehr gerne selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Rockstar. Beruflich bin ich ja Rapper und auch so noch hobbymäßig Videospielredakteur bei Gameswelt. Und ansonsten, viele Hobbys habe ich gerade nicht, kann ich nicht haben, weil vor ein paar Wochen ist die Platte rausgekommen und wir machen gerade Live-Show-Planung und machen noch ein Video und planen auch schon wieder neue Musik. Und dazwischen versuche ich immer mal irgendwie ein bisschen zu spielen, momentan in Donkey Kong Tropical Freeze und so. Aber ja, wie gesagt, viel Zeit ist gerade nicht. Habt ihr auch einen Plan, nach NRW zu kommen? Ganz viel. Ganz viel? So Köln, Düsseldorf? Ja, wir haben ganz viele Festivals jetzt allein schon. Ich glaube, eins in Essen, eins in Bochum und eins in Moers. Und dann auf der Tour aber auch nochmal Köln auf jeden Fall und Dortmund. Max, wir haben schon drüber geschnackt und zwar hast du das Lego Simpsons Haus. Ja, ich habe es mir tatsächlich, als rauskam, bin ich direkt einen Tag später zum Lego Store. Das muss irgendwann im Januar gewesen sein, weil ich habe dazu immer Dschungelcamp geguckt, als ich es abends gebaut habe. Hab's dann mit Freude zusammengebaut. Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich damit mache, aber ich gebe ganz krass damit an, dass ich es besitze. Guck mal, ich habe ein Lego-Haus von den Simpsons und die eine Hälfte ist so, boah, wie geil! Und die anderen sind immer so, Mann, Alter, du bist 30. Nein, halt deine Fresse. Ich habe das jetzt auch gerade hier rumliegen, noch nicht aufgebaut. Ich habe gerade mit dem Auto angefangen. Aber ich freue mich so, dass ich es habe. Es ist gerade angekommen. Und solltet ihr Interesse daran haben, nicht bei Amazon oder bei eBay kaufen. Das ist krass überteuert. Im Lego-Shop gibt es das für 199 Euro. Klingt erstmal viel, lohnt sich aber total, weil es irgendwie über 2000 oder 2500 Teile sind, das glaube ich. Ja. Und ist einfach nur super krass detailliert und viel Liebe für die Serie. Voll toll. Ich finde es aber trotzdem sehr schön, wie du sagst, da ist es krass überteuert, kauft es im Lego-Store, da sind es nur 200 Euro. Bei eBay kostet es teilweise 350 Euro. Wir wollen aber über was ganz anderes sprechen, nämlich sind es ja jetzt so ungefähr 20 Jahre, dass die PlayStation existiert. Max, woran denkst du als erstes, wenn du an die PlayStation denkst? Ich denke immer an das Startgeräusch. Das ist so geil, oder? Geil. Ja, hörte sich echt gut an. Danke, dass du es eingespielt hast. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Ey, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, ohne Scheiß. Aber wisst ihr, was mir fehlt, wenn ich nur den Sound höre? Nee, was denn? Ja, das Bild halt dazu. Ich dachte, ihr kommt drauf. Nein, aber man hat doch immer gehört, wie die Disc gelesen wurde. Stimmt. Oh ja, das ist immer ganz schön schnell geworden und dann hat es alles vibriert und so und es wurde alles sehr laut. Ich erinnere mich, ja. Genau, und das fehlt mir echt, wenn ich das jetzt so abspiele. Und Konsolen sind ja nie wirklich leiser geworden, ne? Aber das war das erste Mal, zumindest war das erste Mal, dass eine Konsole laut war, weil davor halt immer Cartridge und dann halt so die erste richtig kommerzielle Konsole mit einem CD-Laufwerk. Genau, was sich ja für die richtige Entscheidung herausgestellt hat, auf die CD zu setzen. Denn die Firma Nintendo hat ja mit dem N64 noch auf die Cartridges gesetzt, hatte deshalb viel kürzere Ladezeiten. Aber es waren ziemlich matschige Texturen. Nebel war das Stichwort beim N64. Das war das große Problem, fand ich immer. Absolut. Turok war voller Nebel und ich habe damals gedacht, das soll so. Die Disk hatte ja damals schon bis zu 700 Megabyte und so, ja, die 64-Bit-Cartridge konnte eben nur diese 64 Megabit fassen. Das heißt, da hat man einen Unterschied von 600, ich bin schlecht in Mathe, 36. War das richtig? Stimmt. Ey, die sind, glaube ich, alle richtig scheiße in Mathe. Fakt ist, es gab einfach zu wenig Sounddateien und sonst was. Musste halt krass eingespart werden beim N64 und bei der PlayStation konnten sie sich austoben. Und es gab keine Videos. Das war ja dann, das hat ja die Spiele auch dann filmreifer gemacht, so Metal Gear Solid und was weiß ich. So, ich meine, Tony Hawk war nicht nur geil, weil Tony Hawk geil war, sondern weil auch einfach. Oh, der Soundtrack, ja. Und solche Sachen gingen auf dem Cartridge nicht so gut. Es gab ja auch dann Tony Hawks auf dem N64. Habe ich nie gespielt, weiß ich gar nicht, wie sie es gelöst haben mit den ganzen Soundtrack-Elementen. So. Aber auf der PlayStation war das ja alles kein Problem. Und Dialoge gesprochen und was weiß ich. Ich hatte meinen N64 zuerst und habe mir erst 98 eine PlayStation gekauft. Mit Tekken 3. Als Tekken 3 rauskam, habe ich meine erste PlayStation geholt. Woran ich da bei dem Thema denken muss, ist an Resident Evil 2. Man kann ja jetzt drüber reden, frisch vom Index gestrichen. Und die Nintendo 64-Version von Resident Evil 2, die Zwischensequenzen, die waren so komprimiert, die waren so in einer schlechten Qualität, wenn man das mit der PlayStation-Version vergleicht. Das war wirklich ein bisschen schade. Sie haben es immerhin noch aufs N64 gekriegt. Ja, nennt mir doch mal die 5 Spiele, die euch am besten gefallen haben auf der PlayStation. Ich versuche die jetzt mal nicht durchzunummerieren. Also generell war ich ein großer Resident Evil 1 und 2 Fan. 3 so mit ein bisschen Abstrich, aber so, sie würde ich jetzt aber zusammen eher einen Platz geben. Resident Evil 2 zählt ja so schon mehrmals auch bei irgendwelchen Listen und so gesagt, dass so Resident Evil 2 ja für mich definitiv in die Top 3 ever überall zählt. Ich das damals halt einfach mega krass fand und das war das erste so richtige Horrorerlebnis. Ich habe auch zuerst 2 gespielt und dann 1. Was ich richtig, richtig gut fand, das war so ein bisschen Underdog-Titel, war Skull Monkeys. Das war ein Sidescroller, 2D-Jump'n'Run, mega gut. Richtig, richtig großartiges Spiel, über das viel zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach. Ist absoluter Wahnsinn. So also die Videogames und sowas, die ganzen Magazine, die es damals gab, haben das auch alle in den Himmel gelobt. Und deswegen wundert es mich, dass das Jahre später so sehr vergessen ist. Tekken 3 war damals ein Kaufgrund. Ich bin zwar kein großer Beat'em-Up-Spieler, fand es aber tatsächlich sehr fantastisch. Tony Hawk 1 sowie Tony Hawk 2 wegweisend für das Fun-Sport-Genre damals. Also das auch einfach, also Videospiele waren ja immer cool, aber das war so, ja Mann, das ist jetzt auch so in der jungen Generation gerade richtig hip, jetzt irgendwie Tony Hawk zu spielen. Und das war das generell das Ding, dass die PlayStation hat viele Sachen erwachsener gemacht. Ich glaube, das war für viele auch ganz wichtig. Und wenn ich mich jetzt noch auf den 5. Titel festlegen müsste, wäre es Metal Gear, so, weil das einfach unfassbar war. Aber ich könnte jetzt auch noch 5 Spiele nennen, also ohne Probleme. Also Final Fantasy, Spyro, Crash Bandicoot. Da ist das Stichwort. Also es gab ja verdammt viele gute Spiele für die PlayStation. Videospiele wurden cooler. Und das lag, glaube ich, auch an dem Image der PlayStation. Die haben gleich auf dieses ganz coole, erwachsene Image gesetzt. Das war anders als das verspielte Nintendo 64-Thema. Das war nämlich die Sache, dass, glaube ich, die Leute kamen aus dieser ganzen kindlichen Generation, Game Boy, NES, Super Nintendo, der N64 auch immer eher knallig bunt als irgendwie dunkel und böse. Was wir auch eben schon angesprochen hatten mit der ganzen so Videosequenzen waren möglich, Soundfiles waren anders, Dialoge waren ganz anders möglich, weil man sie gehört hat und nicht nur lesen musste. Dadurch wurde ja alles viel filmischer und viel reifer. Diese Revolution hat ja die PlayStation eigentlich dann auch wirklich erst herbeiführen können aufgrund der technischen Mittel und aufgrund dann dieses ganzen Images, weil sie, wie du sagst, sie sind rausgekommen, hatten direkt schon irgendwie so coole Sachen und haben sich auch immer mit diesen ganzen coolen Sachen so gebrüstet, also auch irgendwelche Sachen, die später initiiert wurden oder auch diese ganzen Exclusive-Titel. Es gab doch dieses Exclusive-Spiel, wie ist das, Apokalypse mit Bruce Willis als Hauptfigur. Kennst du das noch? War das nicht ein Die Hard-Teil? Nee, das war Die Hard-Teil. Der Die Hard-Teil ist auf dem Index. Das fand ich seinerzeit sehr amüsant. Dann diese ganzen Capcom-Teile, die da noch kamen, also so, auch so Sachen wie Dino Crisis und sowas. Ich meine, die wussten einfach relativ früh, wie sie die Konsole anzugehen haben, haben das auf das nächste, da wo der Nintendo immer jung geblieben ist, sind die halt die nächste Stufe gegangen, haben die Kids abgeholt, denen das bunte Super Nintendo und N64-Gehabe zu kindisch war. Haben aus der PlayStation, die PlayStation ist immer die Konsole ja gewesen, die bei den Kiffern in der Wohnung stand und nicht die, und weniger dann damals so ein N64. Es war tatsächlich so, wenn ich es jetzt ganz einfach runterbreche, war die PlayStation die Konsole der coolen Kids, in Anführungsstrichen. Ob die jetzt wirklich cool waren oder ob die N64 wirklich uncool war, das würde ich jetzt mal so alles nicht unterschreiben, aber einfach runtergebrochen war es so. Oh my God, they killed Kenny, you bastard! Kurz und knackig nochmal 5 Titel, die dir am liebsten in Erinnerung geblieben sind. Croc, Spyro the Dragon, der erste Teil, Crash Bandicoot 3, Silent Hill 1, habe ich damals gespielt, als ich 10 Jahre alt war und konnte danach nicht mehr einschlafen. Das war auch richtig, richtig geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie Max gerade sagte, es sind noch so massig viele andere Titel, dass ich mich jetzt so spontan quasi gar nicht entscheiden könnte, was meine Top 5 wäre. Was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, also Tekken 3 definitiv, aber auch X-Men vs. Street Fighter. Das war so das erste Mal, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass es so Crossover gibt in Videospielen. War zu der Zeit schon großer DC- und Marvel-Fan. Und dann auch die Street Fighter-Jungs aus Super Nintendo-Zeiten gegen die Leute von X-Men zu kämpfen, hat damals als kleiner Stöpsel meinen Kopf explodieren lassen. Also ich denke als erstes an Tenchu. Tenchu war so das erste Stealth-Spiel, was ich bewusst wahrgenommen habe. Und diese Atmosphäre im alten Japan und dadurch, dass es ultra brutal war, also das spritzt das Blut ja wie sonst was, ist ja, halt das sehr japanisch. Hatte so riesige Fontänen immer. Ja, total übertrieben. Und damals dachte ich noch, das sieht wirklich so aus, wenn jemand den Kopf geschlagen bekommt. Und diese Atmosphäre, dieses Mysteriöse und dass da auch noch Fantasy-Elemente drin waren aus der japanischen Mythologie, das fand ich unglaublich cool und total faszinierend. Und damals, da fällt mir jetzt eine Anekdote zu dem Spiel ein, waren wir uns nicht bewusst, dass es vorgerenderte Zwischensequenzen gab oder auch welche in Spielgrafik. Und somit dachte ich immer, das wären feste Filme. Ich dachte quasi, alles wäre vorgerendert. So, und da gab es bei Tenchu eine Situation, das ist gleich im ersten Level, da wird eine Frau so ein bisschen bedrängt von einem reichen Typen, so einen japanischen Shogun oder so. Und man beobachtet es vom Dach aus eines Hauses. Man konnte durch die Dachluke, wenn man da runtergesprungen ist, startet die Sequenz, dass er sich an die Frau ranmacht und man dann die Frau retten muss. Und man konnte diese Bodenfallen, das sind so kleine Stacheln, wo man drauf tritt. Wie heißen die? Diese Spikes. So, und die konnte man da runterschmeißen durch diesen Schacht auf den Boden. Und in der Sequenz ist der Typ über diese Schacheln rübergelaufen und er hat geblutet. Wie krass ist das denn? Wir haben den Film beeinflusst, dadurch, dass wir diese Stacheln runtergeschmissen haben. Krass dumm. Wir haben es damals einfach nicht verstanden, dass es total banal ist, weil es einfach eine Sequenz in Spielgrafik war. Aber wir waren so krass beeindruckt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie dumm wir waren. Aber da muss ich sofort dran denken, wenn ich an Tenchu denke. Und Tenchu war einfach generell ein geiles Spiel. Dann ganz wichtig, Tomb Raider hat mich auch super fasziniert, total spannend. Haben wir uns auch teilweise echt gegruselt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht das Konzept des Spiels war. Aber manchmal, wenn da auf einmal dieser T-Rex kam oder so ein Gorilla, der von hinten ins Bild kam, das hat uns echt mega Angst gemacht. Resident Evil 1, krass, hat für Albträume gesorgt bei uns. Dino Crisis natürlich auch. Ey, wie ihr schon sagt, es gibt so viele verdammt gute Spiele für die PlayStation, so viele ikonische Sachen, an die man sich noch gerne erinnert. Gran Turismo habe ich jetzt von euch noch gar nicht gehört. Liegt es daran, dass wir alle keine Rennspielfans sind? Also mich hat es damals mega fasziniert. Ich fand es damals, also einfach weil es grafisch natürlich irgendwie, es war immer so, wir hatten immer so einen Videospielladen im Rottgau, den Zack, und der hatte halt auch schon relativ früh eine PlayStation, also noch damals sogar in Japan Import und hatte auch dementsprechend dann Gran Turismo damals irgendwie verfrüht. Vom Europa-Release, also ein ganzes Jahr oder so, da bist du immer rein. Das war halt so der größte größte hessische Bauer, der Typ, aber immer dann so, hier, guck mal, das ist wie wenn ein Rennfahrer, wenn du hier beim Hockenheimring, gell, guck mal hier, die Grafik, sag dir, diese Grafik hier sieht aus wie echtes Fernsehen. Das war immer so, ja. Und wir haben halt immer so einen kleinen Spastis dann davor gestanden, waren so, ja, Mann, voll gut und so. Aber selber nie, ich habe Gran Turismo 1 oder 2 in meiner Sammlung, aber war nicht gut, weil ich einfach nicht gut in Rennspielen bin. Ah, du hast eine Sammlung immer noch? Ich habe immer noch eine, nicht mehr so große, aber ich habe noch eine Sammlung. So, wo ich die wichtigsten Spiele der PlayStation oder die du für am wichtigsten hältst, Sachen, die du früher gerne gespielt hast? Aber es fehlen noch ein paar Sachen. Aber ja. Zum Beispiel habe ich da zwei Titel gefunden, die jetzt auch nicht jeder so nennt, die ich aber super finde. Ich finde zwar Siphon Filter 1 und 2, das waren extrem gute Beat'em-up-Spiele. Siphon Filter waren doch Third-Person-Shooter, oder? Third-Person-Shooter, Entschuldigung. Ja, okay. Hab völlig durcheinander geworfen. Ja, das war so ein bisschen die Alternative zu GoldenEye auf dem N64. So Parasite Eve 2 war richtig nice. Da muss ich halt auch noch dran denken. Und an Fear-Effect, falls ihr das noch kennt. Klar, Mann. Das Alter, Fear-Effect. Richtig, wo der zweite Teil nie kam. Aber das war schwer wie die Sau, oder? Jo. Besonders, ich weiß nicht, ich habe es wie gesagt auch als Stöpsel mir geholt und ich bin dann damals zumindest nie über den Anfang hinausgekommen, weil ich nicht kapiert habe, wie man die Bombe entschärft. Ich auch nicht. Sehr gut. Ist ja genauso doof wie du. Aber Fear Effect hatte ich auch, das war super, aber auch wenn ich nie wirklich weit gekommen bin. Nee, ich habe es dann auch irgendwann Jahre später nochmal rausgekramt und bin dann endlich weitergekommen, nur um schon dann in den nächsten Abschnitt, das war so ein Zombie-Dorf gedöns, hab ich's halt zumindest im Kopf. Und da bin ich dann auch irgendwann nicht mehr weitergekommen. Die PlayStation kam ja Ende 94 ja schon in Japan raus, aber erst Anfang Oktober oder Ende September noch in Europa. Ist ja eine ziemlich lange Zeitspanne, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das so weit auseinander liegt. Hattet ihr denn sofort, 95, sofort die PlayStation? Ich hatte erst, wie gesagt, wann kam der N94? 96, aber den hatte ich... Ja, glaube ich, am 1. März oder sowas kam der irgendwie, 1. März, Europa-Release 6, weil das war zwei Tage vor meinem Geburtstag, deswegen weiß ich das noch so genau. Und der Videospielhändler, beziehungsweise es war so ein kleiner Spielwarenladen, der hatte so ein N64 bekommen, hier im Rottgau, und den hat er dann mir gegeben, hat er mir auch zu meinem Geburtstag zwei Tage vorm Release gegeben. Da war ich halt der König der Welt, weil ich hatte zwei Tage vorher ein N64 mit Super Mario und Pilot Wings und war so echt der Geilste hier. Und ja, die PlayStation habe ich mir dann tatsächlich erst, weil ich dachte damals, ja, N64 reicht, aber was wir jetzt auch schon ja gesagt haben, man hat halt auf dem N64, wenn man die PlayStation irgendwann mal gesehen hatte, gerade in seiner Pubertät damals, dann vermisst du halt ein paar Sachen. So, ja, dann irgendwie siehst du deine Homies Resident Evil spielen und sich im Tekken auf die Fresse hauen und du rennst halt Sterne in Mario hinterher. Das ist heute vielleicht sogar cooler, als es damals war. Bei mir fing das genauso an. Also ich habe 99 die PlayStation bekommen, das weiß ich noch. Und zwar war eben genau derselbe Fall. Ich habe bei Kollegen Tekken 2 gesehen. Und ich dachte mir so, hä? Das gibt's doch gar nicht für Nintendo, das Spiel. Ja, das ist doch PlayStation. Hä, was ist denn PlayStation? Naja, dann habe ich halt 99 meinen Eltern ordentlich auf den Wecker gegangen. Und habe dann zu Weihnachten auch die PlayStation bekommen mit Medieval, hieß es, glaube ich. Wisst ihr noch, wie viel die kostet hat? 299 D-Mark, kann das sein? Nee, 600 Mark. Boah. Das war der Startpreis. Die ist dann relativ fix günstiger geworden, aber auch nicht viel günstiger. Also 600 Mark war damals viel mehr als heute. Das ist doch nur eine Spielekonsole. Warum zahle ich da jetzt so viel Geld für? Aber hat dem Erfolg ja keinen Abbruch getan. War die erste Xbox nicht auch so super teuer, als die rauskam? Ja, hat die nicht 800 Mark gekostet? Ja, wollte ich auch gerade sagen. 800 Mark habe ich auch im Kopf. 800, ja. Das haben wir so alle nicht verstanden. Und nach 2 Wochen 100 Mark günstiger, was ein riesen Shitstorm, falls man das damals schon so nennen konnte, gegeben hat. Und dann viele Märkte dann auch freiwillig dann noch irgendwie 2 Spiele rausgerückt haben. Krass. Woran man bei der PlayStation aber auch denken sollte, habt ihr die Spiele alle gekauft? Ich habe tatsächlich keine gecrackt. Ich kann mir da so ganz völlig geil auf die Mütze schreiben, dass ich mir noch nie was Gebranntes organisiert habe. Ey, das ist cool, finde ich echt. Auf PC ich schon so ab und zu, aber also mein Monkey Island 3 war immer gebrannt. Das finde ich aber selber ein bisschen schade, weil ich Monkey Island 3 zähle ich zu meinen Lieblingsspielen. Oh, Monkey Island 3 ist der Hammer. Hat nie besessen, das pisst mich ein bisschen an. Aber auf der PlayStation nicht. Und unser dummer Händler hat die halt allen Leuten immer gecrackt und dann verkauft, weil er auch einen Verleih hat. Und dann hat er mir gesagt, ja, die Leimstüß ja aus und brenne sie Stüß dann, das ist für mich besser. Irgendwann hat er zugemacht, weil er keine Spiele mehr verkauft hat, der Idiot. Das ist wirklich dumm. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die nur Originalspiele hatten. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich hatte, als ich das bekommen habe, habe ich dann durch einen Kollegen schnell erfahren, dass es halt diese Mod-Chips gibt. Das hat aber lange gedauert bei mir. Ich glaube, 2002 oder sowas hatte ich dann erst einen drin. Und zu der Zeit hatte ich aber schon so gut wie jedes Spiel. Und ich glaube, ich hatte am Ende, wenn überhaupt, 1, 2, 3 Spiele, die ich halt aus Interesse mir mal kopiert habe. Aber das war es auch wirklich. Bin auch heute noch großer Fan vom Originalen, vom Sammeln, von daher. Nein, unbedingt. Also ich spreche jetzt wirklich nur aus der Vergangenheit. Heutzutage bin ich auf jeden Fall dafür, gerade wenn man Freunde hat, die in der Branche arbeiten oder einfach aus der Vernunft heraus, aus der Legalität heraus und aus Angst erwischt zu werden und generell aus Prinzip. Ist der beste Grund, aus Angst erwischt zu werden. Nein, es ist natürlich eigentlich die einzig richtige Variante, sich die Spiele original zu kaufen. Ja. Aber das war halt damals überhaupt nicht üblich. Da gab es auch gar nicht so ein großes Unrechtsbewusstsein, denn in den Videotheken, wie du schon sagtest, die haben sich das stapelweise ausgeliehen und am gleichen Tag wieder zurückgebracht, weil sich das alle nur gebrannt haben. Und in manchen Videotheken gab es dann ja sogar die Cover gratis dazu. Das war so ein Service von der Videothek. Echt? Ja. Nee, ich bin sowieso der festen Überzeugung, dass egal, ob es jetzt Videospiele, Filme, Musik, was auch immer sind, das ist, also Künstler sollte unterstützt werden, so oder so. Ja, das sieht Max, denke ich, bestimmt ähnlich. Ach so, ja, stimmt, habe ich jetzt exakt gar nicht dran gedacht. Max, dein Album, großes Lob, hammergeil. Aktuell wechseln sich Superheldenanzug und Brennende Stadt bei mir ab als meistgespielter Track auf meinem iPhone. Wirklich super Ding. Pubertät von Rockstar. Unbedingt reinhören, kaufen am besten. Und natürlich nur legal. Will man es denn illegal kaufen? Ken, hast du da irgendwie Quellen, wo ich mir das illegal kaufen kann? Ja, auf Schwarzmärkten. Da ist Pubertät auch ein sehr gehandeltes Produkt. Ja, es ist bekannt, dass in Thailand und China das Pubertät da echt krass abgeht. Die haben da auch einen Rechtschreibfehler. Da steht Lockstar. Oh Gott, das war ein rassistischer billiger Witz. Zu dem Ben muss es schon wieder das Lockstar. Lockstar, ja genau. Ja, sogar verkackt. Give food! Give! Ja, Memory Cards. Memory Cards, Alter, richtig. Das war ja richtig geil. Entschuldige, ich will dich gar nicht unterbrechen. Metal Gear Solid und der Kampf gegen Psycho Mantis. Ja, Psycho Mantis. Nee, Psycho. Klugscheiß-Modus. Aber das war geil. Und jetzt höre ich auf, dich zu unterbrechen, Max. Ich pflichte dir bei, dass dieser Kampf unfassbar ist. Wahrscheinlich einer der besten Videospiel-Endboss-Kämpfe aller Zeiten. Ja, es ist halt schon fast so Standard, ne? Aber es ist halt auch einfach fantastisch. Ja, das Coole daran war ja, dass man ja seine Memory-Karte rausnehmen musste, wenn ich es noch richtig... Nein, falsch. Oder tauschen musste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und zwar, Psycho Mantis hat jeden deiner Spielzüge vorausgesehen. Das heißt, die Eingabe über den Controller hat die PlayStation ausgelesen und er wusste halt schon immer, was du machst, bevor Solid Snake sich bewegt hat. Und um das zu verhindern, um überhaupt besiegen zu können, weil das war ja super krass, dass er ja alles schon wusste, was du machst und somit war er quasi unbesiegbar, musstest du den Port wechseln, einfach den Controller umstecken in den zweiten. So, und dann konntest du ihn besiegen. Ja, und Max erklärt jetzt, was das mit dem Memory Card zu tun hat. Wieso, was hat das mit der Memory Card zu tun? Naja, weil Julian ja eben von der Memory Card auf Psycho Mantis kam. Ach, weil er dir Spielstände vorgesagt hat. Exakt. Du bist ja reingekommen und hat er mit dir geredet und dann hat er dir so, was hat er gemacht? Hat er Spielstände genannt von anderen Spielen oder was? Ja, der hat sowas so wie, wenn du, glaube ich, FIFA, ja, damals gab es schon FIFA, ne? FIFA 98 und so ein Kram. Ja, das fing 96, noch, 95 ja, sogar an, glaube ich. Genau. Da hat er jedenfalls gesagt, du spielst also gerne Fußball und so nach dem Motto habe ich das in Erinnerung. Ja, das war genau so. Das war das Tückische an diesem, das ist unfassbar. Für die damalige Zeit, ich weiß, dass mir jetzt die Kinnlade runtergefallen. Das ist einfach so Schnickschnack, aber es ist toll. Genauso war es auch toll, dass man den einen Code, um irgendwo hinzukommen, ja, der stand ja auf der Hülle drauf. Das war ja auch so auf die Fresse für die Raubkopierer. Das heißt, sie haben in der Videothek die Hülle kopiert bekommen. Das muss ja ich meine, guck mal, das war eine Zeit, da gab es kein wirkliches Internet, ne? Das fing das gerade so ganz schlimm an, alles. Genau, aber ich glaube, gerade diese Raubkopiererei, dass die PlayStation ganz viel von ihrem Erfolg der Raubkopiererei zu verdanken hat. Denn ganz viele Leute haben gedacht, wenn ich mir die Konsole kaufe und einen Chip einbaue, das hat, glaube ich, 50 Mark damals gekostet, dann brauche ich mir gar keine Spiele kaufen. Ich lade mir eine Videothek aus und dann kann ich mir alles kopieren. Und so wurden richtig viele Konsolen verkauft. Natürlich hatte das Ding auch verdammt gute Spiele, eine gute Grafik, aber ich glaube, das war wirklich ein unterschätzter Punkt. Aber ich kenne sehr, sehr, ich kann das nicht so ganz unterschreiben, weil ich tatsächlich trotz des blöden Ladens im Rottweiler und sonst was sehr wenig Leute kenne, die eine gecrackte PlayStation haben. Also ich kannte wirklich nur Leute, die eine gecrackte PlayStation hatten. Okay, das ist so. Also, und das waren auch jetzt nicht alles so nur Arschlöcher oder so oder irgendwelche Leute, die sich das nicht leisten konnten. Wie gesagt, das Unrechtsbewusstsein war wirklich einfach nicht da. Ich fand deine Assoziation gerade sehr schön. Ich kenne sehr viele Leute, die eine gecrackte PlayStation hatten und das waren nicht alles Arschlöcher. Ja, damals ist man ja auch zu Leuten hingegangen, die eine coole Konsole hatten, obwohl es Arschlöcher waren, weil man als Kind ja so seine Freunde ausgesucht hat. Nein, aber wenn jemand eine neue Konsole hatte, bist du da hingegangen und hast gedacht, oh krass, sowas will ich auch haben. Und es war egal, ob du den gar nicht so toll fandst oder so. Das, so denken Kinder halt. Ich hatte auch einen Kollegen, der eine Sega Mega Drive hatte und den konnte ich auf den Tod nicht ausstehen, aber er hatte eine Sega Mega Drive. Ich muss den Max dabei pflichten. Also ich habe auf jeden Fall zwei Bekannte oder Freunde, was auch immer damals gab. Einer von denen hatte auch keine gecrackte PlayStation und der andere hatte halt eine gecrackte PlayStation. Und ich, wie gesagt, erst quasi am Ende der PlayStation-Ära hatte ich dann meine gecrackt, aber auch nur aus Jux und Dollerei. Also von daher, ja, ich würde überhaupt nicht, kenne auch eigentlich nur Leute, die nicht gecrackt hatten. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass meine Freunde kein Gewissen haben und eure voll nett sind. Alles Arschlöcher waren. Was wir schon mehrmals angesprochen haben, von wegen gerade dieser Grafikvergleich mit dem N64. Ich fand ja, und das denke ich teilweise immer noch, dass die PlayStation zwar schon bessere Grafik hatte im Durchschnitt, aber die war ja teilweise ganz schön grob pixelig und sehr viel Kantenflimmern und ein bisschen unsauber, während die Grafik auf dem Nintendo 64 zwar matschige Texturen hatte, aber auch so ein bisschen farbenfroher und weniger grob pixelig war. Also ich finde, das Bild war immer viel härter auf der PlayStation. Es kommt krass aufs Spiel an. Also ich finde, so Resident Evil 2 ist ein Spiel, was zum Beispiel viel besser gealtert ist. Also ich habe letztens irgendwie so gar mit Chris noch so ein Speedrun abends auf Twitch geguckt von Resident Evil 2. Und das ist natürlich irgendwie, heute kannst du es besser angucken, weil das Spiel auch sehr viel trickst, weil es halt diese vorgerenderten, es hat ja eigentlich immer nur diese Bilder, wo sich dann eigentlich gar nicht viel drauf bewegt, außer die Gegner und der Typ selber. Alles andere ist ja ein gezeichnetes, ist ja ein Porträt. So, und wogegen, wenn du bei Mario durchgelaufen bist, war ja alles animiert und da waren halt einfach nur ganz kleine Elemente eigentlich animiert und das Spiel hat dich einfach sehr geschickt gelöst. Kam wirklich aufs Spielerlebnis an. Also eigentlich kann man sagen, dass beides heute irgendwie scheiße aussieht. Also ja. Guck dir mal den indizierten Bond-Teil auf dem N64 an und du wirst einfach, du kannst das nicht mehr spielen, wirklich. Oder Turok oder sowas. Das ist so unmöglich auf dem N64. Und auf der PlayStation kann ich auch vieles nicht mehr heute spielen. Also ich finde, Super Mario 64 kann man noch richtig gut heute spielen. GTA. Stimmt. 98. Oh, GTA 2. Ich habe so gerne Menschen überfahren. Nein, GTA 1. 98 von oben. Oh, oha, man kann Fußgänger überfahren und viel krasser, als wenn ich jetzt heute in indizierten Spiele sehe, wie da Menschen brutalst niedergemetzelt werden, fand ich einfach da von dieser Vogelperspektive GTA viel krasser. Ich wollte nur ganz kurz sagen, das ist das, was heute auch noch irgendwie Leute an Hotline Miami fasziniert. Das ist ja eine sehr große Parallele. Also es ist ja eine gewisse Unschuld immer durch diese Grafik da, aber durch die Gewaltdarstellung, also gerade GTA, das hat ja auch irgendwie, man wurde ja so mit Süßigkeiten herangeführt, sehr böse Dinge zu tun, weil es halt einfach nicht so schlimm aussah, aber es war sehr schlimm. Und erst als es 3D wurde, hat man dann gemerkt, wie schlimm es eigentlich ist. Mit einer ähnlichen Formel funktioniert ja Hotline Miami heute auch noch. Sieht eigentlich erstmal ganz nett aus, jetzt dieser Retro-Look, aber eigentlich ist es eines der asozialsten Spiele der Welt. Und man checkt sich so, weil es halt so putzig aussieht irgendwie. Würde wahrscheinlich in 3D oder in einer sehr guten Grafik so, könntest du programmieren und direkt abgeben. Müsstest du nirgendwo mehr direkt zum Index und sagst, so, das habe ich gerade fertig gemacht. Dankeschön, viel Spaß damit. Also das ist ja, hätte so ein bisschen den Manhunt-Effekt wahrscheinlich damals. Manhunt hat ja sehr veraufbaut, oder was gesagt. Ja, absolut. Ja, zu Recht. Das ist also, schon wollte gerade sagen, also bei Manhunt hatte ich auch ein ungutes Gefühl anfangs, als ich angefangen habe zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Meine Güte. Ey, von mir aus könnten wir über Manhunt Condemned, ich würde gerne mal einen Condemned-Podcast machen, aber über indizierte Spiele darf man nichts Wertendes sagen. Das ist halt einfach das Ding. Egal, ob du sagst, es ist gut oder schlecht, es ist beides wertend. Ich habe nur gesagt, ich hatte ein ungutes Gefühl. Ja, nee, ich sag ja nur schon mal vorab. Stell mich doch nicht als Spielverderber da, Mensch. Ich will doch nur auf der rechtlich sicheren Seite sein. GTA 2 habe ich damals mit PlayStation 1 angefangen. Genau das, was Max gesagt hat. Fertig. Was Max sagt. Ja, dasselbe wollte ich auch sagen. Von wegen Hotline Miami, Pixelgrafik, sehr putzig und so weiter und so fort. Boah, hatte ich damals eine harte Erektion, als dieses DualShock-Ding dann rauskam mit den analogen Steuerkreuzen. Das war richtig geil. Stimmt, der kam ja noch in der PlayStation 1-Ära, der kam so um Tekken 3. Genau. Boah, der war gut. Das war echt ein geiles Teil, Alter. Das war ein richtig guter Controller. Analogstick, die sind ja super geil. Waren immer schon sehr, sehr lapperig. Ja klar, aber du hast damals ja nicht viel Vergleichsmöglichkeiten gehabt, da hast du es gar nicht so unbedingt gemerkt. Also ich jedenfalls nicht. Ja, das stimmt. Fand ich sehr, sehr cool, die Controller. Man sieht ja auch, dass sie sehr gut ankommen. Ja. Sony hat ja bis heute das nicht wirklich abgeändert, das Patentrezept der Controller. Ne? Bis zur PlayStation 3-Ära waren es wirklich noch haargenau dieselben Controller. Jetzt mit PlayStation 4 ist es halt nur ein bisschen größer geworden, aber an sich ist es quasi immer noch dasselbe. Ja, der PS4-Controller ist aber um einiges besser als der PS3-Controller. Den Dreier fand ich richtig scheiße. Ja, wenn wir ehrlich sind, es geht sowieso nichts über den Xbox 360-Controller. Nee, der Xbox One-Controller ist noch besser. Echt? Nee, mir, also ich habe auch beide, aber mir gefällt trotzdem der 360-Controller besser. Max, entscheide. Ich finde, dass sich das fast nichts gibt, weil es halt einfach der gleiche Controller ist, nur dass er noch ein bisschen mehr Widerstand hat. Sich diesen Motor drin zusätzlich, der auf Knöpfe aufgeht. Ansonsten ist es doch, oder sehe ich gerade was, vergesse ich gerade irgendwas ganz krass. Nee, ich meine jetzt generell das in der Hand liegen und so. Also ich finde die Form... In der Hand liegen finde ich den Xbox-Controller, ob das jetzt der kleine aus der ersten Xbox-Generation war, der 360 oder jetzt der von der One, ist einer der besten Controller, die es je gab. So, fertig. Das Ding ist immer wertig. Das ist ja auch ein Gewicht, hat ja ein bisschen was mit Gewicht zu tun und sowas. Also ist jetzt vielleicht doof, aber so, wenn das Ding ein bisschen schwerer ist, dann ist das ein bisschen gewichtiger. Ich finde das von PlayStation 3-Controller, das hast du nichts in der Hand. Das ist leider... Es verliert an Wertigkeit. So, es ist irgendwie... Scheiße. Und dann zahlst du dafür 60 Euro und bist, ja, wofür denn? Dafür, dass ich jetzt hier so eine Holzschachtel habe, Alter? Das ist, weiß nicht. Ich bin großer Xbox-Controller-Fan und ich glaube, auch Nintendo hatte nie einen Controller, den ich so sehr gefeiert habe, wie ich den Xbox-Controller gefeiert habe. Ich mochte den N64-Controller damals irgendwie, allein, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, den zu halten, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Es war bei Shootern damals recht präzise und auch hinten dieser Z-Knopf und so. Der war eine sehr, sehr verrückte Erfindung auf jeden Fall, ein N64-Controller. Und ich weiß, wie wir alle damals geguckt haben, als die ersten Bilder auftauchten in irgendwelchen Magazinen, war da so, hä, das soll jetzt gehen? Wir bräuchten dafür jetzt drei Hände. Aber es war dann doch irgendwie ganz cool gemacht. Der Xbox-Controller ist mein Favorit. Ich würde jetzt aber auch sagen, irgendwo zwischen One und 360 so. Aber okay, na gut, dann einigen wir uns auf ein Unentschieden. Was ich super interessant finde, ist nämlich, dass wir eben ganz viele erwachsene Titel aufgezählt haben, die damals total krass abgegangen sind und total cool war, hart, brutal. Aber es gab auch zwei Reihen, die besonders tolle Jump'n'Runs waren, nämlich Spyro the Dragon und Crash Bandicoot. Und Crash Bandicoot war ja damals auch so das Sony-Maskottchen überhaupt. Das, was dann später eher Sackboy wurde und mittlerweile Nathan Drake, vielleicht noch ein bisschen Helgas Killzone. Beide von Naughty Dog übrigens entwickelt, das mal so als wissenschaftlicher Fact. Aber Crash und Spyro fand ich damals fantastisch. Ich finde ja von beiden den dritten Teil am besten. Das ist eine unpopuläre Meinung, aber Crash Bandicoot Warped kann ich heute noch viel Spaß auf der PSP oder PS Vita spielen. Hammergut. Aber auch Spyro 3 mit den verschiedenen Charakteren und viel Abwechslung. Also wenn man eine PlayStation hatte, konnte man erwachsene Spiele spielen, aber auch sehr gute Jump'n'Runs, die kindgerecht waren. Crash Bandicoot war so geil. Also das Dreier, ich drei ist der beste Teil. Aber es gab noch viel mehr gute Jump'n'Runs. Mir fallen die aber auch gerade alle gar nicht ein. Croc hast du genannt, Julian. Das habe ich nur angespielt. Croc, das hat sich auch, glaube ich, hauptsächlich an Kinder orientiert. Einfach, weil es sehr simpel war. Bei Crash konntest du ja noch du konntest dich schleudern. Dann hast du die Motorradabschnitte. Dann konntest du Crash ja auch upgraden und so ein Kram. Das gab es bei Croc ja gar nicht. Bei Croc, das war wirklich nur simples Jump'n'Run, die Edelsteine in jedem Level einsammeln und dann gehst du ins nächste Level über und das hast du halt jedes Mal wiederholt. Deswegen würde ich behaupten, dass sich Crash sowieso auch an Jugendliche orientiert und an erwachsenere Spieler, sowas in die Richtung, während Croc halt wirklich für Kinder abgezielt hat. War Tute. Dann gab es ja auch noch Gags. Hat das jemand gespielt? Ja. Welches? Max, Gags. Gags Enter the Gecko oder so. Es war so ein Geheimagent als Ex-Exe. Habe ich auf dem N64 aber gespielt. Das war so, der hat sich so an so verschiedenen Filmen vorbeigeschlängelt, ne? Ja, das kenne ich noch. Gags Enter the Gecko, klar. Ja, was ich jetzt gespielt habe, war Gags 3D Deep Cover Gecko oder sowas. Und da war halt Pamela Anderson dabei als Auftraggeber von ihm. Das war so eines der ersten Spiele, wo ich dann immer so ein Kribbeln in der Hose hatte, wenn ich es gespielt habe. Aber das war richtig gut. Habe ich auch damit durchgespielt und bestimmt irgendwie ein Achtel aller Anspielungen verstanden. Ich habe noch so ein ganz geiles Spiel, das kennt keiner von euch wahrscheinlich. Das war bei uns in unserem Freundeskreis absoluter Kult. Das hieß Bishi Bashi Special. Nee, das kenne ich nicht. Ansammlung von, also wenn ihr irgendwann mal Zeit habt, gebt mal Bishi Bashi, also B-I-S-H-I und das gleiche dann mal Bishi Bashi Special. Alter, das waren so Mini-Kurzspiele, so ein bisschen so hinführend zu dem, was dann später Mario Party und so. Das ist das bescheuertste, also es ging gar nicht mehr Dämlichkeit, aber es war großartig. Aber es ist echt so, glaube ich, der geheimste Geheimtipp. Und wahrscheinlich finden auch nur wir 5 Jungs aus der alten Rottgau-Clique das total geil und der Rest ist so, ne. Und wir fanden es richtig nice damals. Auf jeden Fall weiß ich, dass auf dem PlayStation ganz viele Spiele aber auch dabei waren, wo das erste Mal Lizenzen so richtig verhunzt wurden. So, es gab so richtig viele Sachen, so zum Beispiel, ich glaube, es war das Cool Spot, was auf dem Super Nintendo und sowas noch erträglich war und was dann in der PlayStation-Version unfassbar schlimm wurde. Also weißt du, immer so Sachen, so Spiele, wo es immer so am Rande zur Coolness war auf dem Super Nintendo, aber es war noch ganz gut und dann kam es in 3D und wurde richtig schlimm. Earthworm Jim zum Beispiel oder sowas. So Sachen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich gefühlt gedacht hätte, ich wäre 10 Jahre alt gewesen, als die erste PlayStation auf den Markt kam. Liegt vielleicht daran, dass im Jahr 2000 die PlayStation 1 auf den Markt kam. Das heißt, das war die verkleinerte, hübschere, abgerundete Version der PlayStation, die ja nochmal krass gut verkauft worden ist. Also 99 kam die Dreamcast. Die Dreamcast war ja um einiges potenter als die PlayStation 1. Aber die PlayStation 1 hat echt richtig gute Verkaufszahlen zu vermelden, weil es halt echt günstiger war und auch wirklich schick war. Das war ein tolles Gerät. Es gab eine riesen Bibliothek an Spielen. Und es hat nochmal Sony richtig Geld in die Kasten gespült. Cool fand ich ja auch, da gab es so einen Bildschirm dazu, den konntest du da, das war super teuer, war damals unbezahlbar für mich, aber da konntest du quasi so eine mobile PlayStation hattest du gehabt, mit so einem klappbaren Bildschirm drauf. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. 200 Mark damals gekostet, der Bildschirm. 200 Mark, ja, okay. 200 Mark. Ich hatte keine PlayStation 1, aber ich fand es generell einfach nice, ne? Ich war ja super klein, so, also war ja gerade so ein bisschen breiter als eine CD eigentlich. War eine schöne Idee. Aber das haben sie ja dann immer gemacht. Also haben sie auch von der PlayStation. Ich hatte das dann bei der PlayStation 2 tatsächlich, diese ganz kleine Variante. Die habe ich ja dann irgendwann nochmal geholt. Weil ich hatte die allererste Generation von der PlayStation 2, die am ersten Tag rauskam. Die war ja super Schrott. Ja, die war damals, was hat die gekostet? 880 Mark habe ich bezahlt im Jahr 2000 am Release-Tag, Alter. Und das war. Die hatte ja noch ein Startspiel, das war ja Tekken Tag Tournament. Das war ja tatsächlich noch nicht auf einer DVD, sondern auf einer normalen CD-ROM. Das heißt CD-ROM, aber auf einer CD halt. Echt? Das komplette Spiel hat darauf gepasst, ja. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht davon. Cool war natürlich auch, dass die PlayStation auch Musik-CDs abspielen konnte. Ey, wie geil, dann brauchst du gar keinen CD-Player, sondern hast deine PlayStation an den Fernseher angeschlossen und hattest eine Anlage. Sowas waren halt Kaufgründe damals, als man noch klein war. Echt? Ich hab's, glaube ich, nie benutzt. Doch, ich hab's öfter benutzt, aber einfach nur, weil man es konnte, nicht weil man es musste. Aber die erste PlayStation, das war schon ein feines Gerät, ey. Da habe ich so viele positive Erinnerungen dran. Da sind wir doch irgendwie zu Männern geworden, oder? Definitiv. Was waren denn für euch so, ich meine, wir reden immer nur über so schöne Sachen, aber was waren denn so schlimme Sachen? Ich finde immer viel interessanter, was waren denn so richtige Kackspiele? Richtige Kackspiele. Da gab es eigentlich einige, aber sowas hat man verdrängt. Die hat man ja auch nicht lange gespielt. Und da man dank Raubkopieren, da haben wir wieder das Thema, aber da man eine große Bibliothek hatte oft, deswegen hat man die nicht lange gespielt, wenn die schlecht waren. Damals ging ja das Gericht bei uns in der Schule um, ja, wenn du Tomb Raider 2, wenn du es, ne, ohne Speichern, ohne Sterben durchspielst. Und ich weiß noch, dass ich mir einmal hier, keine Ahnung, wie jung ich war, aber dass ich mir eine komplette Nacht um die Ohren geschlagen habe, nur um das zu schaffen. Und ich habe es dann auch irgendwann geschafft und ich war so krass enttäuscht, dass ich sie nicht duschen sehen konnte. Was waren das nur für sadistische Arschlöcher, die sich diese Gerüchte ausgedacht haben und uns notgeile, untervögelten Kinder... untervögelten Kinder klingt auch super. ja, das klingt super gut. Das ist so, das klingt danach, dass morgen die Kripo bei dir vor der Tür das steht. Das ist echt krass. Nein, wir waren ja nun mal Kinder noch. Was waren das für Arschlöcher, ey? Und damals konntest du es ja, wie gesagt, überhaupt nicht prüfen. Dann hat man auch damals diesen Cheatcode. Wir gingen ja nochmal irgendwie einmal hinhocken, dreimal im Kreis drehen, Fackel anzünden, nach hinten springen, alle Waffen und so ein Kram. Das hat man sich ja noch aufgeschrieben. So Cheats hat man dann immer weitergegeben von Kollege zu Kollege. Ja, sowas war so verrückt, Alter, das kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Was ich weiß, weißt du, YouTube gibt es ein, du findest ja alles. Also du findest ja zum größten Mistspiel heute noch ein Tutorial, so, aber... Stimmt, ja. Für die PlayStation habe ich aber auch mal, wie hieß sie denn? Screen Fun oder sowas? Bravo Screen Fun, ja. Und Maniac habe ich gerade im Kopf. Maniac war nice, Alter. Ist immer noch. Die M-Games heißt sie ja jetzt, ist, finde ich, immer noch ein sehr gutes Magazin. Oh, wusste ich gar nicht, dass es das noch gibt, siehst du? Aber ja, die habe ich mir damals dann auch mal geholt für PlayStation-Kram halt. Auch wie gesagt, gerade die Screenfun und die Main, die hatten auch immer so Seiten nur für Cheats. Und die habe ich mir auch, wie gesagt, immer ausgeschnitten und dann abgeheftet. Die Screenfun war trotzdem die Hölle eigentlich. Das war ja die war so scheiße, dass dieses Notensystem, das war so wie Schulnoten und irgendwie jedes gute Spiel, was woanders vielleicht 75 bis 80% bekommen hat, hat da sofort eine 1 bekommen und einen Screenfun Award. Das ist halt Bravo Screenfun. So ja, das so. Hast du schon gemerkt. Aber was geil an der Screenfun war, waren noch die DVDs, weil die Spiele und Programme, die waren da teilweise echt geil drauf. Zum Beispiel der RPG Maker, den haben wir ja damals richtig gefeiert. Der war da, das weiß ich gar nicht. Ich war nicht so ein Screenfun. Ich war immer Anti-Screenfun. Ich hatte immer Videogames und die Fun Games oder so gab es damals noch. Und Endzone und Maniac, aber ich habe die Screen Fun krass verweigert. Waren da CDs drin? Waren da DVDs drin? Da waren DVDs, ja, CDs, da waren CDs drin und die waren auch wirklich cool. Also ein Kumpel von mir hat sich die immer gekauft, deswegen weiß ich das. Aber krass, dass du es gerade angesprochen hast, den RPG Maker, den habe ich dann damals auch dann auf dieser Screen Fun gefunden mit Vampire's Dawn oder wie das Spiel hieß. Ja, von Alexander Malex Koch. Genau. Ich habe es auch so krass gefeiert und so viele Spiele da, also so viel Zeit darin verschwendet mit dem Ding. Das Lustige ist, ich kannte nie jemanden, der was damit anfangen konnte. Sehr schön, dass jetzt nach 10 Jahren tatsächlich auch jemand anderer mal dazu was sagen konnte. Ja, das gab es auch, glaube ich, für die PlayStation 1, aber ich glaube, das war Japan-exklusiv, habe ich mal gelesen. Also mit dem RPG-Maker, für diejenigen, die es nicht wissen, konntest du halt selber Spiele programmieren. Es war quasi ein Programm, hatte eine gewisse Oberfläche und da konntest du halt, es war wirklich relativ komplex, da konntest du tolle Sachen mitmachen. Und auch heute gibt es die Community, also gibt es da 1000 Nachfolgerprogramme. Ja. Ich glaube, der neueste ist V oder VX oder so. Und da gibt es wirklich super Sachen, die da Fans gemacht haben, die wirklich in jahrelanger Arbeit tolle Spiele zusammengeklöppelt haben. Ist zwar jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber sollte man mal erwähnt haben. Nee, dafür habe ich einfach, ich sage dir ganz ehrlich, das scheitert so krass an meiner Geduld. Also ich bin ja der ungeduldigste Mensch der Welt und das ist dann, da ist sowas nichts für einen. Was auf der PlayStation auf jeden Fall ein sehr verbreitetes Medium war, war die Lightgun, Alter. Das ist ja danach auch so ein bisschen, das gab es noch bis zur Dreamcast, ist dann so ein bisschen weggestorben. Also ich kann mich ja zumindest an keinen, es gab noch, genau, auf der PlayStation 2 gab es auch noch Time Crisis und so. Über ja. Time Crisis können wir reden, das ist ja nicht jetzt irgendwie so ein Index-Thema, ne? Nee. Oder Tim? Passt schon. House of the Dead. Ich hätte aber nur, wollte ich gerade sagen, ich hätte nämlich für die Dreamcast hatte ich, oder habe ich immer noch zwei Lightguns mit halt den House of the Dead Teilen. Für die PlayStation hatte ich das nie. Ich hatte eine Lightgun mit Time Crisis und dann gab es noch dieses Point Blank oder so hieß das. Und halt das berühmte indizierte Die Hard Game, das war auch mit Lightgun spielbar. Ja, Kampfspiele waren ja auch relativ groß auf der PlayStation. Da gab es ja einige Perlen. Tekken 3 finde ich den besten von allen. Aber es gab auch einige, die nicht so bekannt waren, die mich auch fasziniert haben. Das war Battle Arena Toshinden. Hat das jemand gespielt? Wollte der Max nicht gerade noch was zu Rennspielen sagen? Ja, ich habe nichts Wichtiges. Ich habe nur gesagt, Ridge Racer 4 war sehr geil. Das habe ich, glaube ich, auch am meisten gespielt. Das war das Orangen. Und Wipeout gab es doch auch noch, oder? Wipeout war geil. Das ist ganz wichtig. Ey, ja. Das ist auch ganz. Ist ja heute auch irgendwie so ein bisschen so eine verrufene Reihe, aber ey, das war halt damals auch krass vom Soundtrack gelebt. So dieses ganze Techno-Gehabe und so, dieses fast schon Rave-Auto-mäßig. Das war super gut. Hat jemand von euch Rollenspiele auf der PlayStation gespielt? Ja, Final Fantasy halt, ne? Ja, Final Fantasy 7 oder 8, was ist besser? Ich fand 7. Fand beides gut. Ich glaube, ich habe. Es ist halt wie bei vieles, dadurch, dass ich meine PlayStation so spät erst bekommen habe, war ich mehr auf 8 hängen geblieben und auf 9 und habe 7 dann nachgeholt und habe es auch gefühlt, auch verstanden, warum es alle so geil finden, aber es war trotzdem. Manchmal ist es ja dann einfach das erste Spiel davon, was man halt selber gezockt hat und das war halt dann 8 bei mir und dann fand ich halt 8 besser als 7. Und viele sagten so: Nein, das ist Hybris, du kannst nicht die 7 schlechter finden als die 8, so ist Schwachsinn, aber war halt so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe damals Alundra gespielt. Das kenne ich noch, ja. Ja, doch. Alundra und Jade Cocoon. Oh, Jade Cocoon wollte ich auch gerade sagen. Ja, das war so, Jade Cocoon ist so ein bisschen Pokémon-Vorläufer, oder? Ja, du hattest, glaube ich, so Viecher, die du auch sammeln konntest, oder? Genau, genau. Und die hast du dann auch gegeneinander antreten lassen und sowas. Und es gab auch, glaube ich, ein Digimon-Spiel, was man sich, glaube ich, importieren musste. Ich glaube, das kam nicht in Deutschland. Es gab ein Beat'em-Up-Spiel von Star Wars. Masters of Terrazkazi für PlayStation 1, das Star Wars Beat'em-Up. Hieß das so? Hat einen ganz lustigen Namen, aber das habe ich auch gespielt bis zum Erbrechen, einfach weil es Star Wars war. Aber cool war es eigentlich nicht. Nee, es ist so, es war ein Star Wars so. Es gab noch Ehrgeiz. Kennt ihr noch Ehrgeiz? Ja, stimmt, das war doch ein Prügler mit Rollenspielcharakteren, oder? Genau, mit Squaresoft an die Figuren. So mit halt mit dem hier. Cloud und so, das war's. Die Japaner stehen ja auf deutsche Wörter und deutsche Sprache. Das hieß wirklich Ehrgeiz. Das gab's noch. Es gab auch ein Simpsons Beat'em Up. Ich weiß ja nicht, ob das auf der Konsole noch war. So ein Wrestling-Spiel, oder? Wrestling-Spiel, ja. Apes Odyssey. Unfassbar. Oh, ja, stimmt. Das war richtig gut, ja. Stimmt. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen, weil das war. Kommt da nicht jetzt auch ein Reboot? Oder kommt ja, genau, ein HD-Remake kommt dazu jetzt, ja. Gott, endlich. Ich war damals krass schockiert von dem Intro. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Apes Odyssey, wo dann in dem Intro erklärt wurde, dass die Arbeiter in der Fleischfabrik, glaube ich, selbst zu Fleisch verarbeitet werden sollten. Und er voll Panik hat. Und ich fand das mega grausam. Ja, aber da ich fand das total gruselig. Heart of Darkness, kennt ihr das? Ja, das war ja auch in dem Stil. Heart of Darkness, fassbar gut. Ja. Mit dem Hund, mit dem Jungen und dem Hund? Ja. Habe ich auf PlayStation, habe ich auf PC gespielt? Unfassbar. Aber ja, Apes Odyssey, da gaben wir auch den zweiten Teil, ich glaube, Apes Exodus hieß das. Du bist immer von Bild zu Bild gegangen und da musst du immer so kleine Rätsel lösen. Die hast du ja, der Ape zum Beispiel hat das ja über Sound dann, also über seine eigene Stimme gemacht. Also das Ziel des Spiels war es ja immer so viel wie möglich seine Artgenossen da rauszuholen und eben an den Wachen vorbeizuschleichen. Ja, es hatte so ein bisschen so einen Lemmings-Charakter. Genau. Das Geile war, und das war auch wieder das, was dann die PlayStation auch so ausgemacht hat, allein schon die Atmosphäre von dem Spiel, man musste eigentlich immer nur so Rätsel lösen. Im Endeffekt war es ja ein modernes Quirk oder sowas, aber es war irgendwie auch das Ganze, dass dann so diese Leuchtreklamen waren und diese ganzen Farben und im Hintergrund hat sich was, haben sich irgendwelche Videos bewegt und so. Das hat einfach Eindruck geschindet. Ich fand, das Ape war unfassbar prägsam. So ja. Für mich. Also einfach, weil es so eklig war. Es war so, wie ihr eben schon gesagt habt, der Anfang, das fing so an und man war so direkt so, oh Gott, hier ist ja alles schlimm. Ja, genau. Aber weißt du, so die arbeiten in der Fabrik, wo ihr eigener Kopf zugenäht als Logo ist und so. Und das war so, das war verdammt gut, ey. Dass man diese Reihe dann irgendwann so in den Sand gesetzt hat, dafür hätte man auch jemanden ohrfeigen müssen. Mir ist was Negatives eingefallen, weil Max das ja vor ewigen Zeiten gesagt hat. Spiele können zerkratzen. anders als bei den Modulen vom Nintendo 64, hast du einmal reingepustet und alles lief wieder, hast du manchmal Kumpels ein PlayStation-Spiel ausgeliehen und dann kam das da kratz wieder. Das bestätigt wieder, dass meine Freunde damals alles Arschlöcher waren. Ja, aber sehr schuld. Ja, wirklich. Die hatten ja auch, war das immer so? Ich glaube, die hatten immer so eine schwarze, beschriebene Fläche, die CDs. Ja, genau. Was so ein bisschen nach Vinylplatte aussah. Also original Sony PlayStation-Spiele hatten alle diesen schwarzen Film unten nochmal drüber. Ich muss dazu sagen, also ich bin sowieso, was sowas angeht, achte ich mit meinem Argus-Auge drauf. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ein Argus-Auge ist. Aber damit achte ich halt drauf. Also so Kratzen oder auch Staub oder sowas. Ich bin ein sehr penibler Sammler, was Videospiele angeht. Geht mir genauso. Ich habe auch so ein Anus-Auge. Und, Anus-Auge habe ich auch. Und also meine Discs sehen auch alle aus wie geleckt. Also da ist kein, vielleicht mal ein Staubkorn oder so, aber sonst gar nichts. Kein Fingerabdruck, kein Kratzer. Und bei Max sehen die bestimmt alle mega scheiß aus, weil Max ist Künstler und nee, das erklärt sich eigentlich von selbst, oder? Doch, um mal Anus und sowas weiter. Ich bin ja sehr analer Charakter, was so Sauberkeit angeht. Und habe auf jeden Fall so eine... ich weiß nicht, wie es mit den Discs steht. In der Regel lasse ich die nicht groß rumfliegen. Also ich tue alles schön in die Hülle eigentlich. Man, du kannst ja nicht auf alles aufpassen, wa? Aber läuft schon. Seit 24, 25 Jahren habe ich Videospiele. Ganz ehrlich, kaputt gegangen ist mir nix. Ich wurde nur ein paar Mal beklaut von irgendwelchen Hurenkindern. Ich war der fette Junge in der Klasse, der halt die Konsolen hatte, weißt du? Dann kamen sie immer manchmal vorbei, so die Alibi-Freundschaften und haben halt dann, ach, der merkt das eh nicht, der hat so viele Super Nintendo-Spiele. Irgendjemand hat mir mal Jim Carreys Die Maske geklaut auf dem Super Nintendo. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein großer Verlust war, aber viel. Übrigens fallen mir gerade noch, was heißt jetzt, nee, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es fällt mir ein, ich habe hier nochmal so ein paar so. Mir fällt im Übrigen noch eine unfassbar dumme Anekdote ein zur PlayStation 1, die ich. Darf ich jetzt lieber? Habt ihr keinen Bock drauf? Doch, unbedingt. Also gerade dumme Anekdoten, das ist eigentlich quasi das Thema von Gamerscore. Roll Cage war auch so ein relativ standardmäßiger Extreme G-Verschnitt Wipeout-Nachmache mit so Bikes. Aber darum geht es gar nicht. Geht gar nicht um das Spiel, sondern ein Bekannter von uns, dessen Vater hat bei der Müllverbrennung gearbeitet. Und irgendwann kam ein Wagen mit zwei Osteuropäern und fünf Kisten und dann hat er dir gesagt so, muss alles weg, muss alles weg. Dann hat er nämlich die fünf Kisten hingestellt und ist sofort wieder abgehauen. Und dann waren das zwei Kisten voll mit VHS-Kassetten, mit frischen neuen, eine Kiste voll mit Pornos und zwei Kisten voll mit PlayStation 1-Spielen. Alle original verpackt. Und ich habe die Kiste mit den PlayStation 1-Spielen bekommen. Nice. Manche Spiele waren halt sechsmal drin, unter anderem dieses besagte Roll Cage. Deswegen habe ich heute noch immer zwei Roll Cages im Keller liegen und bin so, Mann, das ist, aller eins ist schon zu viel, aber egal. Aber das war halt, ey, da kommt ein Typ zu dir und sagt so, hier, die Kiste kannst du geschenkt haben. Das war das Geilste auf der Welt, Alter. Ich hätte natürlich auch gerne, ich war 15, ich hätte gerne auch die Kiste mit den Pornos gehabt. Gab's nicht, aber auch okay so. Aber da war, glaube ich, auch nur Mist drin. Da war ganz wenig Gutes drin, aber es war egal. Echt? Was waren denn da für Pornos drin? Ja, aber gut, dass du nicht bekommen hast, ey, dann wärst du wahrscheinlich heute nicht hier. Ja, hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht damit. Ich würde es immer noch gucken. Ja, definitiv. So ist es. Ich glaube, diese Neugierde hört auch niemals auf. Ja. Ein Kumpel von mir hat mit 10 so einen Pornofilm gesehen, der auf dem Sperrmüll hat er den, glaube ich, gefunden. Der hieß Die Sünden der kleinen Muschis. Und er konnte mir noch die Pseudo-Handlung erzählen. Es handelte irgendwie von so einem Kreuzfahrtschiff. So, ich dachte von kleinen Muschis. Davon auch. Das war ein wichtiger Bestandteil des Films. Ja. Entschuldigung, haben Sie die Abenteuer der kleinen Muschis? Die Sünden der kleinen Muschis. Ach, die Sünden, Entschuldigung. Die Abenteuer ist der zweite Teil. Sehr gut. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich auf es gibt, ich hab so eine Art Porno-Google. Wollte ich gerade erst nutzen, aber. Google? Wie heißt die Seite? Google. Ich kann nicht euch später schreiben. Ihr kleinen, niveaulosen Schweine. Driver gab es auch noch. Oh, Driver. Mal, die Tutorial-Mission hat mich zu Weißglut gebracht. Ja, habe ich nie mehr gespielt von. Nee, ohne Scheiß, wer hat sich das ausgedacht, diese Tutorial-Mission, die ist einfach nicht zu schaffen. Hat man noch gar keinen Bock mehr drauf. Nee, also, so gar nicht. Ich habe den zweiten Teil dann irgendwann mal gespielt und das war auch mehr so meh, weil zu der Zeit gab es schon GTA 3. Ja, ich fand Driver 2 aber damals richtig cool, weil du aussteigen konntest. Es sah so beschissen aus, dass du wirklich einfach so ein schwarzes Strichmännchen warst fast. Ja, die Animation. Also Tanner sah richtig scheiße aus. Ja. Aber du konntest aussteigen und rumlaufen, total nutzlos. Kein Scherz, der Typ hieß halt Tanner, ich glaube, der hieß sogar Willy Tanner oder sowas. Willy, der hieß nicht Willy Tanner. Doch, Mann, wie von Alf. Und ich dachte dann damals so, geil, jetzt hat der nach Alf noch einen Job gefunden, der Typ. Ey, da hieß doch nicht Willy Tanner. Keine Ahnung, ich dachte es aber halt wirklich als Kind. Warum hat eigentlich jeder hier in seiner, das muss ich leider jetzt mal echt nachfragen, warum hat denn jeder in seiner Top-10-Liste für PlayStation 1 immer Castlevania Symphony of the Night auf der 1? Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen oder gespielt. Das scheint echt sehr beliebt zu sein, dafür, dass das Medal of Honor gab es noch. Nie gespielt. Ja, unbedingt. Der Anfang von Der Soldat James Ryan. Ja, das erste Medal of Honor, ich meine, das ist jetzt auch so eine verrufene Reihe, aber mal hands down, das erste war übergeil, Alter. Das war wirklich, und das zweite auch noch. Die ersten beiden Medal of Honor waren sehr, sehr, sehr, sehr gut. Tim, meinst du die Landung in der Normandie? Ja, war das nicht Medal of Honor? Aber ich finde geil, wie du halt gesagt hast, wie am Anfang von Der Soldat James Ryan, anstatt aber D-Day zu sagen oder die Landung in der Normandie. So. Ja, aber die Landung in der Normandie. Ein bisschen darfst du unseren Zuhörern schon zutrauen. Wie im Film Der Soldat James Ryan. Du Spasti, das war genauso inszeniert wie in Der Soldat James Ryan. D-Day heißt ja nicht automatisch. Eine Granate ist neben einem Soldaten explodiert, dass er nichts mehr hören konnte. Oder ein anderer Soldat hat gekotzt, während die Landungsschiffe kurz vor der Küste waren. Es war halt offensichtlich davon inspiriert und darauf habe ich angespielt. Ja, gut, das ist so gut, dass du es aufgeklärt hast. Wie gesagt, ich dachte jetzt echt, dass du halt das, dass du hier jetzt nicht zum Geschichtsnerd mutieren wolltest. Ja, schön. Haben wir es jetzt auch ganz unangenehm abgeschlossen, das Ganze. Ey, da sind wir so super drin. Fein. Ey, ist euch noch irgendwas wichtig zur PlayStation? Fällt euch noch was ein? Ach, darüber kann man Stunden reden. Aber ich sage echt so, also ich meine, wir reden da ja von der Zeitspanne. Gut, auch wenn ich die jetzt nur 3 Jahre aktiv genutzt habe, bis die PlayStation 2 dann kam, also weil ich ja tatsächlich meine so spät gekauft habe, hat man ja davor auch schon seine, es sind ja trotzdem so viele Jahre, die man damit verbindet. Und ich glaube, du konntest gute 8 Jahre locker mit sehr guten Spielen damit verbringen. Total. Und das konntest du aber auch mit eigentlich fast jeder PlayStation-Generation. Absolut, ja. Also die 2er war ja auch echt eine tolle Konsole. Die 3er hatten nachgelassen. Bei der 4 weiß ich eh noch nicht, was ich davon denken soll. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die 1 die beste war. Ja, sehe ich auch so. Ja, stimme ich auch zu. Prägsam für seine Generation. Revolution in Sachen Weiterentwicklung. In Technik. Technik natürlich aber auch einfach in Spielerfahrung. So einfach erwachsener geworden, was wir am Anfang gesagt haben. Ganz viele tolle neue Marken, die immer noch existieren. Und teilweise auch immer noch toll sind. Aber da bin ich komplett raus aus dieser ganzen, wie heißt das, Skylanders-Geschichte, aber das basiert doch auch alles auf Spyro, oder? Naja, das ist ja auch den Namen genommen und draufgestrichen, das war's schon. Genau, also Skylander hat nicht viel mit Spyro zu tun, die hatten einfach die Lizenz, haben gedacht, was machen wir daraus, haben halt gedacht, ja, wir haben jetzt die Skylanders, aber müssen wir noch irgendwie interessanter machen, haben halt gedacht, schreiben wir noch Spyro drauf, vielleicht kennt das noch jemand. Aber Skylanders, wusstet ihr, das kam gerade erst in den Medien, wurde es veröffentlicht. Das ist öfters verkauft worden als Call of Duty. Das ist super krass, wie viel Geld die damit gemacht haben. Das ist ja ursprünglich aus nicht verkauften Guitar Hero-Gitarren-Chips entstanden, weil sie gedacht haben, was machen wir noch mit den Chips? Die sind da reingekommen und Nintendo hat einen Exklusivdeal mit denen abgelehnt. Die haben sich die Marke von Skylanders durch die Lappen gehen lassen. Und das ist, glaube ich, das Dümmste, was sie hätten machen können. Das tat, glaube ich, richtig weh. Macht schon das länger schon keine klugen Schachzüge mehr, oder? Warum machen sie nicht Pokémon als wie Skylanders? Ich meine, das wäre doch der Traum der Pokémon-Fans, wenn sie die Viecher in die Hand nehmen können, mitnehmen, alle sammeln. Die müssen natürlich alle kaufen. Und das wäre doch der super Deal. Da würde Nintendo das viel reicher werden. Das ist doch ohnehin schon sind. MMO und die Welt würde einfach zusammenbrechen, weil jeder dieses Spiel spielen würde. Was ist denn da passiert mit? Ich habe dieses ganze Skylanders-Ding nicht mitbekommen. Das ist unter meinem Radar ja eine Marke geworden. Unfassbar. Das ist eigentlich total clever. Ich glaube, ich wäre so empfänglich gewesen damals dafür. Weil die Viecher hätte ich damals cool gefunden. Das ist schon ein witziges, cooles Design. Und vor allen Dingen, ich meine, du kannst deine Spielfiguren, die du mit dir schleppst, im Spiel auf die Leinwand, in den Fernseher bringen. Und du kannst sogar aufleveln und dein Level wird auf den Figuren gespeichert, kannst du zum Kumpel mitnehmen und kannst da weiter zocken. Eigentlich ist es ein richtig geiles Ding. Voll, aber was ist es für, ich weiß nicht mal was, ich bin so uninformiert, ich weiß nicht, was für ein Genre ist. Das ist ein Action-Adventure, würde ich sagen. Also du läufst quasi durch eine Welt mit einem Skylander deiner Wahl. Es gibt bestimmte Abschnitte, die kannst du nur mit bestimmten Skylander bestimmte Elemente wählen. Läufst du halt da durch und prügelst halt auf Monster und Gegner ein und ziemlich konventionell, aber macht schon Spaß, ist kein schlechtes Spiel, wird auch von Teil zu Teil besser, sowohl grafisch als auch von den Spielelementen her und irgendwie von der Spielmechanik und von der gesamten Inszenierung, aber das Konzept mit den Figuren, die du in echt kaufen kannst, die ja immer so um die 10 Euro kosten, ein Ding, und du willst natürlich dann möglichst viele haben, weil du bestimmte Areale, wie gesagt, nur mit bestimmten Viechern erreichen kannst. Das ist so ein super Konzept, ey. Das wird den Eltern so das Geld aus der Tasche gezogen. Aber die Kinder sind glücklich und das wollen die Eltern doch. Und das war eigentlich so das Klügste, was Activision ist, glaube ich, hätte machen können. Activision macht auch Call of Duty, oder? Täusche ich mich gerade komplett. Nee, richtig. Ja. Also haben sie einfach die zwei erfolgreichsten Spiele der Welt. Das ist schon krass. So, wie Max schon sagt, das hat man gar nicht richtig mitbekommen. Es kam so auf mal, du siehst zwar überall im Mediamarkt und bei Amazon in den Verkaufslisten der Sparte Games überall diese Figuren stehen und denkst dann immer, was ist das alles? Und auf einmal ist es so eine krass erfolgreiche Marke. Weißt du, wo es mir richtig krass aufgefallen ist? Vorgestern, als ich im Rewe stand und da ist ein riesiger Skylanders Stand an der Kasse gewesen. In einem scheiß Rewe. So. In einem Rewe, wirklich? Also, ich war bei meinem Manager in Tübingen und wir sind dann zum Rewe gefahren, noch einkaufen fürs Grillen und wollten eigentlich nur, dann stand ich an der Kasse und dann war links neben mir auf einmal ein riesiger Skyline, wo die ganzen Figuren hingen und ich war so, also gab es auch keine Spiele, sonst gab nur diese Figuren. Und ich war dann echt so, was passiert hier so? Was ist das? Und das gibt es ja anscheinend auch mit Disney. Ja, Disney. Ja, die haben das Konzept nachgemacht. Mit Disney-Figuren setzen halt auf die Bekanntheit ihrer Disney-Marken. Ist ihnen aber auch ganz gut gelungen, das in einen Stil zu bringen, weil es gibt halt Frozen zum Beispiel, dann gibt es Mickey Mouse, dann gibt es Fluch der Karibik, was ja völlig andere Zeichenstile oder auch teilweise Realverfilmungen sind. Aber die haben es geschafft, das in einen Stil zu bringen, der Figuren. Die Figuren sehen schon cool aus, das muss man den lassen, aber spielerisch hängt es den Skylanders auf jeden Fall hinterher. Okay. Zurück zur PlayStation. Abschließend, denke ich, kann man sagen, wir sind Sony zu Dank verpflichtet. Bald ist ja auch wieder Gamescom. Da sind wir, glaube ich, alle drei vertreten, oder, Jungs? Mit Sicherheit. Selbstverständlich. Max verarscht bestimmt wieder Leute vor der Gamesfeld-Kamera. Könnte passieren. Ich freue mich ja schon jetzt seit der letzten Gamescom auf die neue Gamescom. Man hat mir leider genau die Gamescom-Woche mit fast einer Wochentour an Festivals voll gebucht. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wann ich überall auf der Gamescom bin. Aber ich werde auf der Gamescom sein, hundertprozentig. Auf der Gamescom gibt es natürlich dann auch wieder viel von Sony und der Marke PlayStation. Und weil das thematisch so gut passt, würde ich jetzt gerne das Ende mit einem sehr guten Song von unserem Kumpel Max einleiten. Wollt ihr noch was sagen? Jetzt habt ihr die Chance. Der Song läuft schon. Der Song läuft schon. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war sehr schön. Zu PlayStation 2 dann auch. Oh, super gerne. Du bist immer ein gern gesehener Gast und genug Geschleime, du Spasti, verpiss dich. Wichser. Tschüss, Leute, danke fürs Zuhören. Ciao. Und, tschüss. Spaß. Nach rechts habe die 2D-Brille auf, bis ich dich dann treff. Springe mit dem Kopf an den Kasten. Mein Herz kommt heraus und du kriegst das zu fassen. Drück in meiner Brust Reset, setz den Rechner neu auf. Tausch die alten gegen rosane 3D-Gläser aus. Die Perspektive ist wow, wir sind wie Lea und Hahn. Ich wollte schon immer in einem Urlaub mal nach Tatooine fahren. Mal die ganze Stadt und mit verpixelter Kreide. Verschönern jedes Umfeld auf ne eigene Weise. Baby, steig in den Falken, dieses Jahr wird unser Lichtjahr. Chewie, der Chauffeur, wir knutschen auf der Rückbank. Gamescom Girl, tanz für mich auf der Couch ganz allein zu dem Thema von Tetris. Gamescom Girl, spiel den Guitar Hero Song nur für mich in einem Shot von Van Halen. Du und ich, die kleinste. Du und ich, die kleinste Sekte der Welt. Wir sind ne Gang. Wir haben nen Namen auf der Straße, den man kennt. Wir begrüßen uns mit selbst kreierten Handzeichen. Wenn wir kommen, brechen Pärchen aus den Angstschweiß. Lieben uns unter Napoleon-Postern. Bei Stress schmeißen wir drei grüne Panzer vom Go-Kart. Lästern über Star Trek, machen dann rum. Hören auf, wenn die Nadel der Festplatte verstummt. Gecrashte Partys, krächzen in SingStar. Ich kauf uns Tamagotchis, dann haben wir Kinder. Wir hassen jeden, aber lieben ja uns. Die 151, die ist endlich gefunden. Gamescom Girl, tanz für mich auf der Couch ganz allein zu dem Thema von Tetris. Gamescom Girl, spiel den Guitar Hero Song nur für mich in einem Shop von Van Halen. Ey, scheiße. Ja gut, das stimmt natürlich, aber das solltest du jetzt natürlich nicht sagen, Mann. Du Spasti. Vielleicht schneide ich's raus. Arschloch. Schön, dass du es also jetzt kaputt gemacht hast.